Die Kaiserlichen. Es wurde ein harter Winter und der Schnee blieb liegen. Die Peerhobstler hatten Angst, dass ihre Fußspuren Feinde in das Dorf ziehen würden, und so mussten sie sich nach jedem Neuschnee daran geben und an dem Dorfe vorbei falsche Spuren durch die Heide machen. So hatten sie wenigstens etwas zu tun und verfielen nicht vor Langeweile in Trübsinn. Damit die Arbeit nicht abriss, so ging der Wolfsbauer dabei, wenn die Kälte einmal nachließ und der Boden weich wurde, ein festes Blockhaus in der Wallburg zu bauen. Denn er sagte sich, dass doch noch einmal ein Haufen Mordgesindel nach dem Peerhobsberge hinfinden könnte, und dann war es schlimm. Tedel machte ihm das sofort nach, und dann Bolle und Henke und Duwe und Rennecke, und schließlich wollte jeder in der Burg ein Haus mit Stall haben. Sie bauten die Häuser dicht an den Wall heran und deckten sie mit Plaggen, damit sie nicht so leicht Feuer fangen konnten. Damit die Burg noch sicherer war, leiteten sie eine Quelle in den Burggraben, nachdem sie ihn vorher noch tiefer und steiler gemacht hatten. Zuletzt war der Zuweg abgegraben und eine Fallbrücke kam statt seiner dahin. Auch ein Brunnen wurde gegraben und schließlich wurde alles Pulver und Blei, das zu entbehren war, in die Blockhütten geschafft und alle überflüssigen Schießgewehre und sonstige Waffen, auch Pfannen und Töpfe dort untergebracht, Brennholz, Kleidungsstücke und Mundvorrat aller Art und Viehfutter, sowie alle Immenkörbe aus dem Dorfe. Als alles fertig war, hielt der Burvogt auf dem Bauernmahle eine Rede und sagte, »Jetzt können Sie kommen, wenn Sie lustig sind. Wir wollen Sie schon gut bedienen.« Da hielten die Bauern die Köpfe wieder höher. Was konnte ihnen auch viel geschehen? Setzte ihnen der Feind den roten Hahn auf das Dach, »Lass fahren dahin. Holz wuchs genug in der Wohlt, alle Wertsachen und das Bargeld lagen im Wall, und ehe der Feind beim Dorfe war, hatten die Wachen ihn schon spitz und meldeten ihn an. Denn nach der Ernte war der Wachdienst noch besser eingerichtet als während des Sommers. Die Auskicke in den Warbäumen waren so fest und dicht gemacht, dass es für die Wachen darin wohl auszuhalten war, zumal es an warmen Kleidern und Pelzen nicht mangelte, hatten die Werwölfe doch genug davon erbeutet. Zudem streiften den ganzen Tag über berittene Wachen durch die Heide. Damit den Leuten die Abende nicht zu lang wurden, sorgte der Prediger für allerhand Zeitvertreib. Im Pfarrhaus veranstaltete er Zusammenkünfte, bei denen die Heilige Schrift ausgelegt wurde, und an etlichen Tagen las er aus anderen Büchern vor, damit die Leute wieder einmal von Herzen lachen konnten. Er erzählte ihnen, wie es in der Marsch an der Unterweser aussah, wo er zu Hause war, und was er auf der hohen Schule gelebt hatte. Und er taute einem nach dem anderen die Zunge im Mund los, und jeder erzählte irgendetwas. Sogar Schevenkasper tat das, und er war sehr stolz, dass alle so mächtig lachten. Sie taten das aber, weil kein Mensch an dem, was er sagte, herausfinden konnte, was war nun Kopf und was Stert. Alle 2 Wochen gab es auf dem neuen Hof Tanz für das junge Volk, denn Wittenfritze spielte die Fiedel und Duven Hinrich verstand sich großartig auf Pickelflöte. Es ging lustig auf diesen Tanzabenden zu, lustig, aber doch sinnig, denn außer einem Trunk Bier gab es nichts weiter. Und wenn auch nicht so viel gejucht wurde und die roten Röcke auch nicht ganz so hoch flogen als sonst, dafür gab es auch keinen Zank und Streit und am anderen Tag keine dicken Köpfe. Es tanzten aber auch die befreiten Leute mit. Ein großes Hallo gab es, als sogar der Prediger zeigte, dass er und seine Frau so gut tanzen konnten wie einer, und als die Mädchen freie Hand hatten, wollte eine jede mit ihm tanzen. »Ja, unser Prediger, das ist einer«, sagte Tedel, als er mit seiner Hille nach Hause schob. So ging der Winter schneller hin, als man dachte, und besondere Ungelegenheiten brachte er auch nicht. Einmal war allerdings eine große Bande von Schweden dem Dorfe ziemlich nahe gekommen, als der Wolfsbauer und seine beiden Knechte, die auf Streifwache geritten waren, sie spitz kriegten. Da zeigte Schevenkasper, dass er doch nicht so dumm war, wie er sich anstellte, und lieferte ein Stück, dass er auf einmal ein berühmter Mann wurde, sogar bei seiner Frau, die ihn jeden Tag mit seiner Maulfaulheit und Drögigkeit aufzog. Als er 8 Tage später im Kruge zu Engensen saß, war er sehr stolz, als Fieken Ludolf ihm sagte, »Wenn du nicht ein verheirateter Mann wärest, müsstest du doch eigentlich Oberobmann werden. Aber nun verzähl uns das mal, wie es war.« Tja, sagte Schlefenkasper, tja, das war an dem Morgen nach der Nacht, tja, an demselben Morgen, als Duwes Witkop das Kalb mit den zwei Köppen kriegte. Tja, da dachte ich gleich, wenn das Mann nichts zu bedeuten hat, dachte ich. Tja, und so war es dann auch. So, bei Uhr 8, es kann aber auch schon 9 gewesen sein, sagte der Bauer zu mir und Giert, wollen Büschen in Heide, vielleicht, dass wir was Neues gewahr werden. Na, wir also los. Tja, und als wir meist beim Bullenbruch sind, da heißt es, wir waren noch auf dem Höltgebrunnen, was meint ihr wohl, da kommen da Reiter an und gleich an die 40 Stück. Giert, sagte der Bauer da, mach, dass du nach dem Peerhofsberge kommst, lass tuten und blasen. Wir wollen sehen, dass wir Hilfe kriegen. Tja, und dann kam mir ein Gedanke, wahrhaftig, und ich sagte, Wulfsbur, sagte ich, wenn wir nun in den Busch reiten, wo wir über dem Wind sind, und ich mache wie eine Kuh oder zwei oder drei und wie ein Kalb und das Schweinegeschrei, habe ich auch los. Tja, das habe ich. Vielleicht, dass wir sie damit vom Wege wegzocken. Und der Bauer war das zufrieden. Kasper, sagte er, das ist ein Gedanke. Na, wir also in dem Busch, bis wir über dem Wind sind, und da ich losgelegt. Erst so ganz sachte Kind. Miu, miu, und so eine Stärke, und hinterher mu, und immer gefährlicher gebölkt, und dazwischen nöff, nöff, nöff, und miet, miet, miet, wie als ein Schwein, und ab und zu ließ ich eine Stute losgehen oder ein Füllen. Tja, und was meint ihr, richtig fallen sie darauf rein, die Dölmer? Und wir zocken sie aus dem Bullenbruche nach dem Osterhohl und von da nach Nienwohle und von da nach dem Düsterbruck und von da nach dem Negenbarkenbusch. Und dann hast du nicht gesehen, Klabuster, Klabuster nach Ramlingen geritten und Hilfe geholt. Tja, na und das andere, das wisst ihr ja besser als wie ich. Das war nämlich auch ganz lustig. In Ramlingen war gerade an die 80 von den 333 zusammen, als die beiden Peerhobsler angeritten kamen und Meldung machten, schrie Schütte, »Das kommt uns gut zu Passe, und nun will ich euch was sagen. Wir wollen das einmal anders machen als bislang. Das alte Ablauern hinter den Büschen ist auf die Dauer langweilig, meine ich. Wir holen uns noch Stücker 20 Mann und noch mehr dazu, und dann reiten wir sie glatt über.« Es muss doch mit dem Deibel zugehen, wenn wir sie nicht unter die Füße kriegen. Der Oberobmann hatte eine andere Meinung, aber die übrigen waren alle dafür und so ging es denn los. Sie kriegten noch unterwegs an die 30 von ihren Leuten zusammen, so dass sie ihre 110 waren, machten sich alle die Gesichter schwarz und ritten los. Gödeken-Gustl und zwei andere ritten voran. Die Schweden zogen durch das Jammertal, wo nichts war als Sand und krause Fuhren. Als sie mitten in den Heidbergen waren, fielen die Bauern von zwei Seiten über sie her. Die Jungens bliesen auf den Hörnern und klappten mit den langen Peitschen. Die Schweden hatten lauter zusammengestohlene Pferde und die wurden verrückt, als sie das Anjuchen und das Klappen hörten, liefen einander über den Haufen und brachen nach allen Ecken aus. Und da taten die Pistolen, Bleiknüppel und die Barten ihre Schuldigkeit, bis der letzte Reiter aus dem Sattel war. Aber von den Wehrwölfen hatten 7 Mann auch tüchtig etwas abgekriegt und am meisten Schütte, er hatte einen Schuss mitten in die Brust und starb nach einer Viertelstunde. Sein letztes Wort aber war, »Kinder, war das ein Spaß!«